komm, komm, komm, komm, lauf schon um mich. Komm, komm, komm, komm, komm, komm, wo ist dein Geld? Du bist schnell lieb, wenn das Plan ist und das Ding ist eine Nummer zu groß für euch. Komm, komm, komm, komm, komm, komm. Komm, wo ist dein Geld? Das hier ist mein Tag, den lass ich mir nicht mies machen. Als allererste werf ich einen Blick in die Brieftasche. Alles gut gelaufen, ich hab nen Grund zu feiern. 1, 2, 3, das sind 500 Eier. Und jetzt, ich denk mir, junge Pferde wachsen. Deine Entscheidung, was willst du als erstes machen? Na klar, als erstes fröhne ich meiner teuren Liebe. Für 120 kauf ich mir ein paar neue Sneaker. 40 leg ich drauf für 2 Whiteys. Für weitere 40 krieg ich nur Era Cap. Ich hab noch 300, da seh ich dieses Schild. Ich pack mein Zeug zusammen und trenn mich vor mein Spiegelbild. Auf zu Burger King, Onion Rings und Triple Whopper. Ich will nix Rabatt für nächten Hip-Hopper. Doch den gibt's nicht, also bin ich in Zehner los. Na zumindest hab ich jetzt mein täglich Brot. Like, Oma, Beatbox, Kicks, Whiteys, Cap, so shit. Wird das Beste für den Boss. Mein Style ist fresh out of box. Komm, komm, komm, komm. Komm, komm, komm, ich geb Geld aus. Komm, komm, komm, komm, komm mit auf eine Shoppingtour. Das ist ein guter Zeitpunkt zur Krönung der Shoppingtour. Und zur Verdauung gönn ich meine Wodka-Pur. Ich steuer auf die Bar zu, yeah, ich box mich durch und trinke Glas auf Wex, die alte Prozedur. Es dauert nicht lang, da meldet sich die Drogensucht. Also zahl ich 20 Cent für Telefonanruf. Ey, bist du zu Hause? Ja, Doc. Kann ich Sprung vorbeischauen? Klar, komm vorbei. Angesichts der Hitze vergeht mir zwar jede Lust, aber ich beug mich meinem Schicksal und nehm den Bus. Ich denk noch bei mir, ab jetzt bin ich doch sparsam. Genau in dem Moment erwischt man mich beim Schwarzfahren. Was soll ich euch Leuten sagen? Das ist eine satte 60 Euro Strafe. Ist wohl klar, dass ich damit keine Freude habe. Wenigstens hab ich noch ein bisschen Weed für heute Abend. Kaum angekommen, bekomm ich einen großen Schrecken. An der Wand klebt Kotze und rote Soßenflecken. Ich will mich erst gar nicht aufs Sofa setzen. Ich muss mich auf den schnellsten Weg aus dieser Wohnung retten. Nike, Oma, Beatbox, Kicks, Whiteys, Simples, Caps, oh shit. Wird das Beste für den Boss. Mein Style ist fresh out of box. Komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm. Wo war ich stehen geblieben? Was ist zuletzt passiert? Ach ja, verdammte Scheiße, ich muss schleunigst weg von hier. Ich sag, ich hab es eilig, ich muss ein paar Leute treffen. Ich fackel nicht rum und nehm ein 100-Euro-Säckchen. Kleine Tür zu und denk mir, das fantastisch. Ich hab noch ganze 125,80. Das trifft sich gut, ja, so wie die Dinge stehen. Kann ich mit meinen Jungs noch einen trinken gehen? Ich zahl 20 Euro für die Taxifahrt. Einmal quer durch die Stadt, direkt an die Bar. Und circa 40 Euro später geht es weiter. Mit einer Flasche rum und einem Jägermeister. Bleiben 11, 60, ich sollte noch mal zählen. Kann sein, dass ich unter Umständen schon doppelt sehe. Ich hol läppische 85 aus der Hose raus. Verdammte Scheiße, langsam geht mir die Kohle aus. Der letzte 5er ist schneller weg, als ich schauen kann. Also bewege ich meinen Arsch Richtung Ausgang. Mein, ich kauf für 80 Cent noch ein Maß. Dann bin ich wieder broke am Ende des Tags.